Nach zähem Ringen war klar, zum 1. Januar 2023 kommt das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket. Das gilt für alle Menschen, egal wie alt, egal welcher Beruf. Studierende und Auszubildende bekommen also keine Ermäßigung. Das stört die allgemeinen Studierendenausschüsse im Norden. Sie haben deswegen vor ein paar Wochen jetzt ein 29-Euro-Ticket für Studierende gefordert. Und auch hier in Kiel gibt es jetzt eine Diskussion ums Semesterticket. Der AStA der Uni Kiel sieht das Ticket für das kommende Semester in Gefahr. Darüber sprechen wir jetzt mit Max Hertel, Vorstand vom AStA der CAU. Hallo Max. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Max, warum ist das Semesterticket denn überhaupt in Gefahr? Also es ist daher in Gefahr, weil es vor allem um die Akzeptanz bei Studierenden geht. Also weil wir jetzt eben auch das bundesweite 49-Euro-Ticket haben, kann es nicht sein, dass Studierende auf der einen Seite sozusagen viele Semestertickets zahlen und dann, wenn sie sozusagen aus Schleswig-Holstein rausfahren müssen, dann nochmal extra zahlen müssen. Und das müssen wir nochmal angehen. Also weil vor allem bei den Preisverhandlungen war es ja vorher so, als wir die Preisverhandlungen geführt haben, gab es das 49-Euro-Ticket noch nicht. Und jetzt müssten wirklich die Verkehrsbetriebe auf uns zukommen, eben auch das Land Schleswig-Holstein, dass wir dafür Studierende nochmal einen besseren Preis raushandeln. Weil eigentlich ist ja die Idee so vom 49-Euro-Ticket ziemlich cool, dass insgesamt der Nahverkehr günstiger wird für alle und dass man deutschlandweit fahren kann. Aber Max, warum ist es denn nicht einfach so einfach, dass man jetzt sagt, hey, wir machen einfach dann ein 29-Euro-Ticket für Studierende und egal an welcher Hochschule man in Deutschland studiert, man kann einfach dieses 29-Euro-Ticket benutzen und deutschlandweit unterwegs sein. Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass die Bundesregierung das irgendwie sehen würde, so wie einfach das eigentlich ginge. Aber das ist halt die Problematik, dass wir da eben wirklich als politische Gruppe Druck machen müssen als Studierende, weil es ja auch für die Gesellschaft zielführend ist, dass Studierende halt in Deutschen sozusagen in jedem Bundesland mit die Semestertickets nutzen können. Deshalb müssen wir da wirklich Druck machen, uns auch mit anderen Asten connecten, um da wirklich medial auch Druck auszuüben auf die Bundesregierung, weil die ansonsten nicht handeln. Und wie geht ihr jetzt konkret in die Verhandlungen? Also habt ihr da euch irgendwie schon was vorgenommen oder so, also in die Verhandlungen mit den Verkehrsverbünden? Und was ist jetzt eure Forderung? Genau, also das Semesterticket Schleswig-Holstein sollte zumindest vom Land Schleswig-Holstein mit 40 Euro je Studie unterstützt werden, also als eine Forderung. Mhm. Ansonsten wäre es auch so, dass das CET bundesweit ausgeweitet werden sollte, also zum Beispiel auch Lübeck ist ja ganz nah an Mecklenburg-Vorpommern. Es wird ja Sinn machen, dass die Studis, wenn die jetzt in MacPom wohnen, dass sie sich noch nicht noch irgendwie neben dem normalen Semesterticket nochmal das 49-Euro-Ticket kaufen. Das ist ja komplett irrsinnig, deshalb wäre es auch zielführend, dass eben das Semesterticket ausgeweitet wird auf die Bundesländer. Ansonsten eben das 29-Euro-Ticket auf Bundesebene, das wäre der einfachste Weg. Also so, wie ihr es auch schon am Anfang gesagt habt, das wäre der einfachste Weg. Da müssen wir eben aber auch am meisten Druck machen eben beim Bund. Genau. Und ansonsten wäre wirklich nur für, also jetzt in Bezug auf Schleswig-Holstein, was hier in Schleswig-Holstein wichtig wäre, dass wir da eine deutliche Preisreduzierung erreichen. Weil an sich ist es ja so, dass alle Studis, die neu anfangen, wir fragen ja auch öfter mal Studis und Studis kommen zu uns. Es ist selbstverständlich, dass man in ganz Schleswig-Holstein umsonst fahren muss und sich nicht immer irgendwie eine einzelne Fahrkarte kaufen muss. Also Studis wollen es eigentlich. Also Studis wollen es eigentlich, aber die Straßenbetriebe müssen auf uns zukommen. Dann Max, vielen Dank für das Gespräch und das Interview. Das war Max Hertel, Vorstand vom AStA der CAU zu Kiel. Danke, Max. Vielen Dank euch.